Der himmlische Vater hat ein Problem. Ihr drei, sagte Kulan zu Fatima, Paulus und Konstantinus, seid euch immerhin in einem einig. Darin, dass der himmlische Vater das Universum erschaffen hat und allmächtig und allwissend ist. Richtig, Fatima, Paulus und Konstantinus nickten. Aber wenn das stimmt, warum gibt's dann so viel Leid auf der Welt? Wenn der himmlische Vater alles tun kann, was er will, warum beendet er die Kriege dann nicht? Warum lässt er zu, dass sich die Menschen gegenseitig quälen und töten? Der himmlische Vater ist nicht schuld an den Kriegen, stellte Paulus klar. Die Kriege werden von schlechten Menschen angezettelt. Sie sind schuld. Aber selbst wenn die Kriege von schlechten Menschen begonnen werden, sagte Kulan, der himmlische Vater könnte sie doch beenden, um die guten Menschen vor den schlechten zu schützen, oder? Ich habe gehört, dass das alles nur ein Test ist, sagte Konstantinus. Der himmlische Vater hat einen paradiesischen Ort namens Himmel erschaffen, wo nie etwas Schlimmes passiert, wo es keine Kriege, kein Leid und keinen Tod gibt und die Menschen bis in alle Ewigkeit glücklich und zufrieden leben. Aber um zu entscheiden, wer in den Himmel kommt und wer nicht, hat der himmlische Vater die Erde geschaffen. Wir leben nur sehr kurz auf der Erde und der himmlische Vater beobachtet uns genau. Er sieht alles, was wir tun. Wenn wir Gutes tun, holt er uns nach unserem Tod zu sich in den Himmel. Wenn wir Schlechtes tun, dann nicht. Wenn gute Menschen also manchmal auf der Erde leiden, macht das nichts. Denn es ist ja nur für ein paar Jahre. Danach dürfen sie für immer im Himmel leben. Klingt nicht sehr überzeugend, erwiderte Kulan. Woher sollen wir wissen, ob das stimmt? Kennst du etwa jemanden, der aus dem Himmel zurückgekehrt ist und beweisen kann, dass es ihn wirklich gibt? Nicht wirklich, gab Konstantinus zu. Außerdem, fuhr Kulan fort, wenn der himmlische Vater der allmächtige Schöpfer von allem ist, warum macht er sich dann die Mühe mit diesem komplizierten Test? Er hätte doch einfach gleich nur gute Menschen erschaffen können. Menschen, die alle in den Himmel kommen. Warum hat er sich die Mühe gemacht, schlechte Menschen zu erschaffen? Da ist was dran, Kulan, sagte Fatima. Als meine Mutter letztes Jahr plötzlich krank wurde und starb, ging mir etwas Ähnliches durch den Kopf. Okay, kann ja sein, dass Kriege durch schlechte Menschen und nicht durch den himmlischen Vater verursacht werden. Aber was ist mit Krankheiten oder Erdbeben? Dahinter stecken doch keine schlechten Menschen, oder? Wenn der himmlische Vater der allmächtige Schöpfer von allem ist, warum hat er dann die Krankheit erschaffen, die meine Mutter getötet hat? Das mit deiner Mutter tut mir leid. Kulan legte Fatima mitfühlend eine Hand auf die Schulter. Und weißt du, nicht nur Menschen leiden unter Krankheiten, Erdbeben und Gewalt, sondern auch Millionen von Tieren. Gazellen werden von Tigern gefressen, Küken von Adlern zerfleischt. Elefantenkälber verirren sich in der Wüste und verdursten. Welpen verlaufen sich in den Städten und verhungern. Wenn der himmlische Vater so gut ist und tun und lassen kann, was er will, warum hat er dann eine Welt mit so viel Leid erschaffen? Glaubst du übrigens, dass die armen Gazellen und verirrten Welpen nach ihrem Tod auch in den Himmel kommen?